HR2 Kultur. Archivschätze. Sie war lange die populärste Familie Hessens. Bekannt wurde sie im Fernsehen, doch die eigentlichen Wurzeln liegen im Hörfunk. Bereits 1949 wurde die erste Folge Hesselbachs Ihren Hausschlüssel live aufgezeichnet und gesendet. In den folgenden Jahren sind unter dem Titel Die Familie Hesselbach weitere 47 Folgen dieser sogenannten Alltagschronik produziert worden. Zum 75. Jubiläum ist nun auch in diesem Archivschatz Hesselbach Zeit. Wir senden heute die Folge Der Teller und die Folge Hesselbachs wilde verwegene Jagd. Beide aus dem Jahr 1950, beide leicht gekürzt. 206, 205, 206, 208, 207, das stimmt ja auch nicht. Zum Donnerwetter, da bringst du mich ja ganz durcheinander, Annelies. Annelies, steh doch, du Papa nicht. Der ist doch beim Steuererklärung machen. Du weißt doch, da geht er immer so leicht hoch. Ich muss mein Handtuch erzählen, ne, wahr? Wenn ich endlich mal langsam meine Aussteuer zusammenkriegen soll. Und wenn ich das nächste Jahr zum Heiraten komme, dann muss es ja schließlich fertig sein. 208, aha, das da dazu, das wären... 310, 12, 13, 15, 14, 3. Ich gebe noch einmal, jetzt hast du mich ja schon wieder durcheinander gebracht mit deiner blöden Zählerei. Also wenn man nicht einmal in Ruhe bis ich rechnen kann, dann möchte man doch am liebsten dazwischen haare. Dauernd deine dumme Babelei, kannst du dann nicht deine verdammte Hand dich allein zählen. Jetzt wird mal noch angeschrien wie ein Kleinkind. Schließlich ist mein Aussteuer ja wichtiger, wann ich heiraten will. Herrgott, immer ist mir das Drecksding da im Weg. Anneliesje, was ist denn das für eine Art? Und wenn du zehnmal heiraten tust, deswegen hast du noch lang kein Recht, dieses Holzding da auf meinen Tisch zu knallen. Die Annelies ist eben ein bisschen nervös, Papa. Sie arbeitet so viel und macht jetzt so viel an ihrer Aussteuer. Da ist halt ein bisschen nervös. Ach, wann ist das her, nervös? Ich war in dem Alter nie nervös. Was soll ich denn da sagen? Aussteuer, das macht dann doch nicht nervös. Aber Steuererklärung. Du bist eben auch nervös, Papa. Sie ist nervös und du bist nervös. Jedenfalls kommt das Holzding nicht auf meinen Tisch. Da kann ich es nicht brauchen, sondern das kommt wieder dahin, wo es gestanden hat. Und ich kann es auch nicht brauchen hier, Papa. Das liegt einem immer im Weg rum. Also, wenn der Willi jetzt gesehen hätte, wie ihr mit dem schönen, hölzernen Wandteller umgeht, wo er mir zum Geburtstag geschnitzt hat. Ach, was Wandteller, was brauchen wir Wandteller? Staubfänger, weiter nix. Wenn das ein Wandteller sein soll, warum kann man da nicht an die Wand hängen, den Wandteller? Weil das Kettelchen hinten abgegangen ist. Das muss die Willi erst wieder machen. Also kommt, seid doch friedlich. Hier kann der Wandteller doch gut stehen. Ich weiß doch gar nicht, was ihr wollt. Lieber, habe ich ausdrücklich erklärt, auf diesem Tisch nicht. Aber nein, was ich sage, es wird vollkommen ignoriert. Bin ich dann ein Kasper? Wenn ich sage, auf diesem Tisch nicht, dann heißt es auf diesem Tisch nicht. Aber nein, da kämpft's gerade drauf. Er weg mit dem Ding. Och, also Karl, du hast doch wirklich so viel Platz hier. Warum soll er denn nicht da stehen dürfen, der Wandteller? Weil er mir zum Trotz dahingestellt wird. Erst fährt man die Annelies über Schmaul, jetzt fährst du auch noch mich an. Alles wegen dem Wandteller. Das soll doch gleich... Also hast du mal, dass einmal ein bisschen Rücksicht auf unser Eins genommen wird? Das kommt in unserer Familie auch nicht vor. Ich meine, ihr steht ja auch nicht vor eurer Zwischenprüfung. Aber ich muss eben geistig arbeiten. Das könnt ihr gar nicht beurteilen, was das bedeutet, ne? Und das ist nicht möglich bei so einem Krach im Nebenzimmer. Na, das schlägt aber doch jetzt langsam dem Fass die Krone ins Gesicht. Bin ich dann ein dummer Bub, dass ich mir von meinen eigenen Kindern als Fell über die Ohren zusammenziehen lassen muss? In meiner Wohnung, nicht wahr, da mache ich so viel Krach, wie es mir beliebt, nicht wahr? Das heißt, Krach mache ich überhaupt keinen. Das ist eine Unverschämtheit zu behaupten, ich steht Krach mache. Was willst du denn, Papa? Ich habe doch die Annelies gemeint. Du hast mich gemeint, die Annelies hat ja gar keinen Krach gemacht. Also jetzt verbitte ich mir jede weitere Aber Debatte. Karl, der Willi ist halt auch nervös. Vor der Prüfung ist man immer nervös. Da kann man es ihm doch nicht übel nehmen, dass er ein bisschen empfindlich gegen Lärm ist. Geh wieder, Nieberwillige. Der Baba wird jetzt schon Ruhe halten. Ich werd Ruhe halten, als ob ich ein kleines Kind wäre, als ob ich... Ein Nokal, du hast doch eben selber gesagt, du machst Krach, so viel das beliebt. Ich sitze hier seit 4 Stunden über dieser verdammten Steuererklärung. Ich arbeite mich ab für meine Familie. Ich verbitte mir, dass ihr schon jemand... Baba, wenn du den Teller so auf den Tisch klopfst, da wird das Holz springen. Im Übrigen gehört dieser Wandteller hierher. Hierher kommt das Drecksding nicht! Sag mal, du saublöde Figur, wie kämpfst du dazu, meinen Wandteller so auf den Tisch zu schmeißen? Das Holz springt doch! Wir meinte direkt, du hättest drauf abgesehen, dass er kaputt geht, dumm Gesteck. Willi! Also sowas! Jetzt hört euch doch bloß mal an, wie der wieder mit mir redt. Na, es wird Zeit, dass ich aus dem Haus komme. Annelies! Wann das komische Holzding da an Wandeller sein soll, je klein Kind hat so etwas geschickt, der Schnitzel. Warum sagst du denn nicht dafür, dass er an der Wand hängt, der Wandeller? Weil ich keine Zeit habe, das jetzt zu reparieren, never. Ich stehe vor meiner Zwischenprüfung, never. Aber meine Familie ist es ja ganz wurscht. Und ich stehe vor meiner Hochzeit und habe noch keine Aussteuer fertig. Und das ist meiner Familie auch ganz wurscht. Ja, ja, und dass ich vor meiner Steuererklärung stehe, beziehungsweise sitze, das ist euch ganz wurscht. Also, Kinder, Papa, ich bitte euch in aller Welt, was ist dann in euch gefahren? Ja, ich bin eben nervös. Ja, weiß ich. Gerade deshalb braucht ihr euch doch auch nicht aufzuregen wegen dem Wandteller. Den Wandteller hat der Willi sehr schön geschnitzt. Wir stellen hierher und damit ist die Sache erledigt. So? Und wie soll ich da mein Wäsch zusammenlegen? Von mir aus kann das Kunstwerk stehen bleiben, aber ich übernehme keine Garantie dafür, dass ich nicht dagegen stoß. Da bitte, da liegt er. Du, den hast du eben mit Fleiß in Unterstumpf. Es war aus Versehen, aber ich habe ja gesagt, ich übernehme keine Verantwortung. Wenn du meinen Teller aus Versehen in Unterstumpf kannst, dann kann ich auch aus Versehen dein Wäsch in Unterstumpf. Da! Willi! Da, dafür habe ich auch keine Verantwortung übernommen. Der Teller bleibt hier, das wollen wir doch sehen. Also ist dann das die Menschenmöglichkeit, dass zwei fast erwachsene Menschen derart kindisch... Und ich sag, der Teller kommt hier weg, so! Pass auf! Oh. Annelies, oh, jetzt Gott. Hast du den Papa sein Dindefass umgestoßen. Auf meine Steuererklärung! Jetzt ist aber das Maß voll, alles wegen diesem verdammten Teller. Weg mit dem Ding, ich schmeiß es in die Ecke und da bleibt's jetzt auch liegen! Na, wir sind eine feine Familie, das muss man schon sagen. Erst schmeißen sich die Kinder hier Sachen gegenseitig auf den Fußboden. Dann zeigt der Papa, wie man es noch besser machen könnte und schmeißt den schönen Teller mitten durchs Fenster auf die Gasse. Wirklich, eine feine Familie. Der Teller ist hier. Hoffentlich. Es ist selbstverständlich, dass ich diesen Teller nicht mit Absicht durchs Fenster hab schmeißen wollen, sondern in die Ecke. Aber wenn man so gereizt wird, nicht wahr, wie ich hier in Permanenz gereizt worden bin, da ist das ja schließlich zu verstehen. Die Scheibe wird gut ihr 10-12 Mark kosten. Na, wir haben es ja. Also Mama, jetzt fang nicht gegen mich an, nicht wahr? Ich werde die Scheibe schon bezahlen, das werde ich noch kennen. Natürlich kannst du, ich hab ja auch gesagt, wir haben es ja. Ein neuer Mülleimer kann zwar aus Ersparnisgründen nicht angeschafft werden, aber zum Fensterverschmeißen habe mir genug Geld. Ich weiß bloß nicht, wohin mit der kaputten Scheibe, wenn wir keinen Mülleimer haben. Mama, zum letzten Mal. Die Scherbe brauchen wir uns keine Sorge zu machen. Die liegen unten auf der Gasse. Wenn sie nur keins getroffen haben. Aus dem vierten Stock, so ein großes Stück Glas. Nur ich denke, das gibt ein schönes Loch im Kopf. Und wer gerade den Teller an den Dates kriegt hat, der hat ausgesagt. Ach, du bist ja verrückt, ein Holzteller. 2 Pfund schwer und aus dem vierten Stock. Und den auf den Kopf, du, da bist aber glatt tot. Ach, du bist ja... Du, Annelies, ich glaub, da könnte Willi schon recht haben. Ein Kilo Holz aus der Höhe... Wenn's unglücklich trifft... Also Mama, komm. Die Angelegenheit ist erledigt. Zum Glück ist es schon spät am Abend und die Straßen sind menschenleer. Wir waren halt alle nervös und ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir eigentlich so in die Rage gekommen sind. Ach so, das Dindefass auf meiner Steuererklärung. Da hier, guckt euch mal die Sauerei auf. Guckt euch das mal an. Das Formular ist verdorben, meine Notizen sind verdorben. Also es ist doch wirklich zu... Augenblick mal, Papa. Guck mal hier aus dem Fenster. Gerade unter uns, du, neben der Laterne. Da ist ein Mensch auflauf. Allmächtige... Eben kommt schon der zweite Polizeiwagen. Du, da ist etwas passiert. Liegt da nicht einer auf dem Trott war? Ach was? Wo die Menschen drumherum stehen? Ach, Quatsch. Doch, du, ich glaube, du hast recht. Du, das ist ein Krankenwagen, wo der eben vorgefahren ist. Du, die lade den Mann, wo der auf dem Pflaster liegt, auf die Ware. Ja, natürlich. Jetzt schieben sie ihn in die Ware. Allmächtiger Himmel, Karl. Du wirst doch nicht den Mann da totgeschlagen haben mit dem Holzteller. Das wäre ja... Das ist ja gar nicht auszudenken. Doch, der scheint schon tot zu sein. Ja, der ist tot. Soweit man es bei der Beleuchtung beurteilen kann. Und bei der Beleuchtung kann man nichts beurteilen. Ich muss sofort in Nunna, ich... Halt! Du bleibst. Licht aus. Los. So, alles geht sofort ins Bett. Und kein Licht mehr machen. Mir wisse von gar nichts. Aber Mama, ich kann doch nicht. Ich muss doch... Du musst nur eins. Dich und unsere Familie aus allem raushalten. Aber ich hab doch... Du hast gar nichts, Karl, verstehst du? Wenn ein Unglück passiert ist, dann war es doch von dir, weiß Gott, nicht beabsichtigt. Und wenn ich denke, dass du womöglich welches sowas ins Gefängnis oder auch nur in Untersuchungshaft, also Karl, das gebe ich nicht zu. Das muss verhindert werden. Aber ich hab ihn doch hinausgeschmissen, den Deller. Daran ist doch nichts zu ändern, Mama. Wir wissen von nix. Hört ihr Kinder von gar nix. Sollen sie uns erst einmal etwas nachweisen. Aber wenn ich doch schuld bin, Mama, ich kann doch nicht jetzt... Also schuld ist ja überhaupt eigentlich die Annelies. Dann war die nicht das Tintefass über die Steuererklärung? Genauso gut könnte man sagen, schuld ist der Willi. Dann, wenn der mich nicht provoziert hätte. Nein, ja, also schuld ist dann also, schuld. Also wieso soll ich dann Kinder, Papa, nimm doch Vernunft an. Erstens wissen wir doch noch gar nicht, was wirklich passiert ist. Zweitens ist die Sache doch gar nicht so schlimm. Morgen kann man doch immer noch sehen, was man am besten machen. Aber heute Abend wird sich erst einmal aus der ganzen Geschichte rausgehalten. Aber wann ich doch schuld bin, Scheibel, noch einmal. Schuld sind wir doch alle mehr oder weniger. Aber raushalten müssen wir uns vorerst, Papa. Bei der Dunkelheit hat ja auch kein Mensch Ahnung, dass mir irgendetwas mit der Sache zu tun haben könnte. Die Korridorklingel. Warte mal. Psst. Na? Na, und jetzt? Wir krabbeln schnell in die Bette und hören einfach nichts. Unsinn. Das geht auch nicht. Das wäre doch nur auffallend. Erst einmal fragen. Ja? Wer ist denn da? Polizei! Was? Um die Zeit? Ich muss Sie leider belästigen. Aber Sie sind doch noch auf. Ja, auf wohl, aber wir wollten uns gerade ins Bett legen. Einen Moment. Bitte? Kommen Sie näher. Tut mir leid, dass ich stören muss. Was ist dann passiert? Das heißt, ich meine nicht passiert. Ne? Passiert ist nicht der richtige Ausdruck. Man sagt nur so, nicht wahr? Ja, von unten konnte man ja sehen, dass Sie die einzige Mietpartei im Haus waren, die noch Lichtbrenner hat. Ja, das ist allerdings wahr. Mein Mann macht nämlich seine Steuererklärung. Meine Tochter macht ihr Aussteuer zurecht, weil sie das nächste Jahr heiraten will. Und mein Sohn lernt für eine Prüfung, gell? Deswegen ist sie mir noch so spät auf. Und das dürfen wir ja, da ist ja nichts dabei. Ja, ich habe sie nämlich all von unten am Fenster stehen sehen. So, habe sie. Ja, wollen Sie nicht Platz nehmen? Oder besser, kommen Sie rüber in die andere Stube, gell? Bitte. Annelies, zieh den Vorhang vor die kaputten Scheibe. So, ja, ich, So, da wären wir alle miteinander. Also... Was haben Sie auf dem Herzen? Mama, ich glaube, du verkennst die Sachlage. Es hat doch gar keinen Zweck, hier in dieser Art und Weise zu... Sie müssen meinen Mann entschuldigen, Herr Wachtmeister. Mein Mann ist nämlich ein bisschen nervös. Es macht nur die Steuererklärung, gell? Tja, wer regt sich nicht über die Steuern auf? Können Sie uns bitte sagen, was da unten auf der Straße eigentlich vorgefallen ist? Das wollte ich eigentlich gerade Sie fragen. Uns? Ja, wir haben von oben nur sehr schlecht sehen können, was da... Ruhig mal, Willi. Herr Wachtmeister, ist jemand etwas zugestoßen? Zugestoßen kann man das allerdings schon nennen. Tja, die Kopfverletzung, die der hat. Ich bin kein Arzt, aber... Lebensgefährlich? Sieht mir so aus. Ein Glück, dass wir gerade mit dem Ware vorbeigekommen sind. Mir hat er gerade Dienstschluss gehabt und sind abgelöst worden. Das ist ja grauenhaft. Ja, haben Sie denn schon eine Ahnung? Ich meine, ein Anhaltspunkt, wie der Mann sich die Verletzung zugesogen haben könnte. Ach, so genau kann man das doch hinterher in so einem Fall gar nicht feststellen, Mama. Das können 100 Sachen gewesen sein. Der kann doch gestolpert sein und hat sich den Kopf an der Bordschwelle aufgeschlagen oder ist gegen etwas gerannt, ein Laternenpfahl zum Beispiel. Ja, und ist doch so ein Laternenpfahl. Oder ein Auto hat ihn angefahren und das ist jetzt schon über alle Berge. Oder ein Unbekannter hat ihm irgendwas über den Kopf gehauen und dann die Flucht ergriffen. Das sind doch 1000 Möglichkeiten. Und rein kriminalistisch betrachtet... Komm, gell? Willi, komm, lass. Ja, aber die Willi hat bestimmt recht. Die Autos rasen hier immer so durch unsere Straße. Und mir ist auch so, als hätte ich vorhin etwas gehört. So, als ob ein Auto und Menschen anfährt. Annelies, nett, ich bitte dich. Also, da kann ich Ihnen Auskunft geben. Über die Ursache dieser Verletzung besteht keinerlei Zweifel. Ja. Was ich von Ihnen wissen will, ist... Was Sie von uns wissen wollen, ist mir vollkommen klar. Und ich habe nicht die Absicht, auch nur einen Augenblick den Eindruck zu erwecken, als ob ich mich in irgendeiner Form der Verantwortung entziehe. Aber Karl, sei doch nicht so nervös. Was geht dich dann die ganze Geschichte an? Mein Mann hängt sich nämlich in alles hinein, wie sie in alle öffentlichen Angelegenheiten. Lass doch erst einmal der Herr Wachtmeister sagen, was er eigentlich von uns... Schluss will. Jetzt, Herr Wachtmeister. Nehmen Sie ein Protokoll auf. Mein Name ist Karl Hesselbach, Prokurist. Ich erkläre hiermit, dass ich die Tat begangen habe. Papa, was ist sowas? Sie haben die Tat begangen. So. Aber die Sache ist durchaus nicht so, dass mein Vater schuld wäre. Im Gegenteil, er hat es gar nicht gewollt. Ja, er ist gestolpert, nicht dabei. Ich meine, der Mensch wird doch noch einmal stolpern, das ist doch nicht strafbar. Nein, das war reiner Zufall. Nicht, wir können bezeugen, dass der Papa gestolpert ist. Ja, das können wir. Nein, das könnt ihr nicht, denn ich bin nicht gestolpert. Aber freilich bist du gestolpert. Also, jetzt mal Ruhe. Jetzt lasst mich mal schwätzen. Herr Wachtmeister, Sie müssen sehr entschuldigen, meine Familie ist so nervös. Meine Tochter will demnächst heiraten, mein Sohn hat wie gesagt Prüfung und mein Mann hat als Kavalier die Sache auf sich nehmen wollen, aber nur aus Rücksicht auf mich. Was dann? Aber Wahrheit muss Wahrheit bleiben und ich will nicht geschont werden. Was dann? Mein was Mann dann? Muss morgen früh wieder in sein Geschäft, die Kinder wollen jetzt bald ins Leben aus. Was da mit mir wird, das ist viel weniger wichtig. Mit einem Wort... Ich habe in der Erregung diesen Holzteller durchs Fenster hinausgeschmissen. Ich und kein anderer. Aber Mama, du. Ich will nichts mehr hören. Ich und kein anderer war's. Stören Sie sich nicht an dem Geschrei von Mama, denen, Herr Wachtmeister. Die wollen mich bloß schonen. Ich will aber nicht geschont werden. Und deshalb sage ich's, wie es wirklich aber war. Doch mal, Ich wünsche nicht, dass noch irgendjemand von meinen Familienmitgliedern probiert, die Sache anders hinzustellen als wie ich. Herr Wachtmeister, mein Name ist Marie Hesselbach, geborene Becke. Ich bekenne mich schuldig, den Mann verletzt zu haben. Selbstverständlich nicht mit Absicht. Ich habe den Teller eben einfach im Ärger zum Fenster hinausgeschmissen, aber damit hat niemand von meinen Familienangehörigen etwas zu tun. Ich habe mich über mich selbst habe ich mich geärgert. Ja, weil ich bei meiner Strickarbeit noch einmal ein Großstück habe aufziehen müssen. Deshalb. Und war ich halt nervös, nicht wahr? Und der Holzteller, der hat gerade so dumm rumgestanden, da habe ich ihn gedappt und wollte ihn bloß in die Ecke schmeißen. Bloß so, wie sie es aber. In meinem Ärger, da habe ich halt falsch gezielt. Da ist er halt zum Fenster hinausgeflogen und hat ohne den armen Mann getroffen. Also sowas. Sie können sich natürlich vorstellen, Herr Wachtmeister, dass mir das furchtbar leid tut und dass ich mir die größte Vorwurf mache, selbstverständlich. Aber zu ändern ist ja doch nichts mehr. Ich bin schuld. Und jetzt wissen sie alles. Also, aber Mama, du tut es gar nichts. Ihr tut mir keinen Gefallen, wann ihr probiert, die Sache zu verschleiern. Wann er mir einen Gefallen tun wollt, dann halt er jetzt euren Mund. Marieche, ich bin ja vollkommen vor den Kopf. Auch du, Karl. Das gilt auch für dich. Ich weiß genau, was ich tue. Annelies, sei so gut, mein Kind. Nimm mal das kleine Köfferchen, das gelbe, du weißt. Tu mir mal Waschzeug rein, bis ich wäsch. Und du, Willi, du holst meinen warmen Mantel aus der Kiste. Man weiß ja nicht, wie lange sie einem dort behalten. Mama, du wirst doch nicht etwa gleich mitgenommen worden, doch? Komm, Anneliese. Wir wollen dem Herr Wachtmeister seine Aufgabe nicht noch unangenehmer machen, wie sie sowieso schon ist. Er muss ja seine Pflicht tun, ist ja klar. Ein Augenblick, Herr Wachtmeister. Ich bin gleich so weit, um mit Ihnen auf die Wacht zu gehen. Marie, also das lasse ich nicht mehr zu. Also jetzt lasse ich mich nicht mehr unterbrechen und ich dulde keine weitere Verschleierungen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass man solche Märchen auf die Dauer aufrechterhalten kann. Und selbst wenn man sie aufrechterhalten kennt, das gibt es nicht. Jetzt hör die Rücksicht auf und wann ich 10-mal meinen Posten verliere und wann die Annelies 10-mal nicht heiraten kann und wann der Willi 10-mal nicht weiter studieren kann, ich lasse es nicht zu, Mama, dass du dich in dieser Art und Weise... Karl! Mama, Herr Wachtmeister, wir leben in einer Zeit, wo das ganze öffentliche Leben im Zeichen des Misstrauens aller gegen alle steht. Keiner glaubt mehr, was der andere sagt. Es wird geschwindelt, gelogen, gefälscht, gemogelt, verschwiegen und das nicht nur von Leuten, von denen man nichts anderes erwartet, sondern von hochgeachteten Persönlichkeiten, wo die größte Bohre spucken und nichts wie Recht und Moral und Gott weiß was all für erhabene Sache im Mund führen. Und all machen sie mit und all haben sie Dreck am Stecke. Und wenn einer mal nicht mitmacht, dann gilt er als ein Simbel und als ein Dummkopf, der nichts vom Leben versteht. Und Leute, die noch vor 20 Jahren gar nicht auf die Idee kommen wären, auch nur um einen Zentimeter von dem abzuweichen, von dem, was recht und billig ist. Dieselbe Leute geben heute kaltlächelnd falsche eidesstattliche Erklärungen ab, stecken da was in die Tasche und machen dort ein Dunkelgeschäft und ein Verstoß gegen die Gesetze, das ist gar nichts. Und der Staat bescheiße, das ist sogar verdienstvoll, weil der ja auch uns bescheißt. Und jedermann hält es für vollkommen normal, dass man alles so dreht, wie es einem am besten in der Kram passt. Aber ich nicht, Herr Wachtmeister, in meinem Geschäft nicht und in meiner Familie auch nicht. Das mag vielleicht sehr dumm und unmodern sein und es mag sogar Leute geben, die mir das nicht glauben und die mich vielleicht nur für eine besondere Art von Heuchler halten und die vielleicht sogar Sarah so Kerl wie der, das sind gewöhnlich die größte Halunke, aber das ist für mich nicht maßgebend, Herr Wachtmeister. Für mich ist nur maßgebend, ob ich mich selber für einen Halunk halt oder nicht. Und wann ich mich für einen Halunk halte müsste, dann hätte nämlich das Leben nur noch sehr wenig Reiz für mich. Also komm, Papa, jetzt halt kein moralischer Vortrag. Das hat mit Moral gar nichts zu tun. Das ist eine, sagen wir mal, eine reine Bequemlichkeit von mir, dass ich nicht vor mir selber als ein Halunk dastehen will. Das wäre mir genauso unbequem, wie wenn ich mich 2 Monate lang nicht gewaschen hätte. Und deswegen mache ich das nicht mit. Ich will nicht sagen, dass ich nicht auch schon gelogen hätte, um mir irgendeine Unannehmlichkeit zu ersparen, besonders mit meiner Frau. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich noch nie etwas schwarz gekauft hätte. Ich bin kein Engel. Aber da, wo so Sachen anfangen, dreckig zu werden, da hört's bei mir auf. Dass man mal einen Fehler macht und dass man in irgendeiner Sache nimmt, da kann man nichts machen. Wir Menschen sind halt eben mal so dumm. Aber dass man sich dann tricken will, die Suppe auszulöffeln, die man sich selber ingebrockt hat und so womöglich noch andere auslöffeln lässt, das ist eine Gemeinheit. Und die könnt ihr von mir nicht erwarten. Und deswegen erkläre ich Ihnen, Herr Wachtmeister, alles, was meine Frau soeben an Anschuldigungen gegen sich selber vorgebracht hat, ist samt und sonder... Also, Karl, hören Sie doch nicht hier, Herr Wachtmeister. Sie sehen doch, mein Mann spinnt. Also, das ist ja Marieche. Einen Augenblick mal, meine Herrschaften. Jetzt lassen Sie mich auch mal zu Wort kommen. Ist ja alles sehr interessant, was Sie da alles sagen. Ja, gut, gut, gut, Herr Wachtmeister, bitte vernehmen Sie uns. Ich bin ja gar nicht gekommen, um Sie zu vernehmen. Kann ich ja auch gar nicht. Das kann nur auf der Wache geschehen. Und außerdem bin ich auch gar nicht im Dienst. Ich komme, wie gesagt, gerade vom Dienst zurück und bin nur gerade raufgelaufen für meinen Kollegen, der unten Tatbestand aufgenommen hat, ob hier oben vielleicht Zeugen sind. Weil Sie doch all am Fenster waren und die Sache möglicherweise gesehen haben könnte. Nur deswegen waren Sie gekommen? Also sowas! Warum haben Sie das aber auch nicht gleich gesagt? Ei, ja, nur, Sie haben mich ja all miteinander gleich mit Geständnis überfallen. Ja, jetzt sieht dadurch die Sache natürlich ganz anders da aus. Aber was, jetzt beruhige Sie sich. Früher oder später wäre die Wahrheit doch herausgekommen. Wenn man sie verschleiern will, das kostet Sie nur Nerven und die Polizei kostet Zeit. Aber Nisse tut es doch nichts. Glauben Sie mir, wenn alle Leute so gescheit wären und jede gleiche Dummheit einseht, da bräuchte man bald die ganze Polizei nicht mehr. Dann was die Leute anstellen, das ist doch alles Dummheit. Nützt denn ja nichts. Aber so gescheit sind sie halt nicht, ihre Dummheit einzusehen, weil sie eben dumm sind, nicht wahr? Mir von der Polizei, sehen Sie, wir existieren sozusagen von der Dummheit der Menschen. Naja, da ist ja Existenz für alle Zeiten gesichert. Ja, da haben Sie recht. Solange es überhaupt Menschen gibt, braucht man Polizei, um darauf Acht zu passen. Ja, Sie haben zwar gesagt, Herr Wachtmeister, die Wahrheit käme raus. Bisher haben Sie aber die Wahrheit noch nicht rausgekriegt. Und deswegen verlange ich jetzt, dass nicht mehr gebabbelt wird, sondern dass ich sofort zur Sache vernommen werde. Und ich erkläre, dass aber ich... Aber Karl, sei doch nicht so eigensinnig. Annelies, in das Käferchen packst du keine Sache für die Mama, sondern für mich. Vergesst vor allen Dingen den Rasierapparat nicht. Ich bestehe darauf, dass Sie mich zur Vernehmung auf die Wache abführen. Aber was denken Sie dann, das kann ich doch nicht. Da die Schenke gegen meine Bestimmungen verstoße. So leicht kann man einen heutzutage nicht abführen. So, naja, also dann führen Sie mich halt nicht ab, sondern ich gehe eben selber auf die Wacht. Das wäre ich ja wohl noch dürfen, nicht wahr? Vielleicht ist es aber wenigstens das, mit Ihren Bestimmungen in Einklang zu bringen, dass man wenigstens der Weg dahin zeige. Einen Augenblick mal. Ich sehe Sie aber Telefon. Kann man da mal telefonieren? Bitte, mein Telefon steht Ihnen selbstverständlich vollständig zur Verfügung. So, dankeschön. Hallo, Erich, bist du's? Hier ist Rudi. Hast du Dienst? So. Also pass mal nach, du, ich bin da vorhin doch noch einmal in das Haus hinauf, wo Licht gebrannt hat. Weißt du, wer der Sach, wo dem der Kopf eingehauen worden ist? Was? So. Hast du die Vernehmung gemacht? So. Ich? Ich hab ja Dienstschluss. Wir sind doch gerade vorbeikommen, weißt du. So. Also ihr braucht mich nicht mehr. Na ja, da kann ich ja heimgehen. Also gute Nacht, Erich. Ja, also meine Herrschaft, die Geschichte ist ganz anders. Also, ich bestehe jedenfalls auf meiner Vernehmung und... Papa, lass doch erst mal hören. Mein Kollege von der Wache sagt mir eben, die Sache wäre gar nicht so schlimm, wie sie zuerst ausgesehen hätte. Gott sei Dank. Nicht lebensgefährlich. Ach wo. Gott sei Dank. Das waren zwei Besoffene, wo sich um eine Flasche Schnaps in die Haare gekommen sind. Und der eine hat dem anderen die Flasche auf den Kopf gehauen und hat es auch zugegeben. Oh, das ist... Ja, aber die Wunde wäre auch weiter nicht schlimm. Der Mann war halt nur blau, ne? Und die zwei sind ja auch schon wieder entlassen und die Sache ist auch weiter erledigt. Was? Ja, aber der Mann ist aber doch durch unseren Holzteller. Mama, sei doch endlich still von dem verdammten Holzteller. Du hörst doch, der Holzteller hat mit der Geschichte überhaupt nichts zu schaffen. Also ob der was zu schaffen hat oder nicht war, ich habe gesagt, ich bestehe auf meiner Vernehmung. Ich habe den Holzteller hinausgeschmissen und wünsche die Konsequenzen zu tragen. Also da möchte ich nur betonen, Herr Wachtmeister, der, wo den Teller hinausgeschmissen hat, der war ich. Ach komm, Willi, mach dich nicht lächerlich. Bis ich spät fällt dir das ein. Jetzt, wo die Sache gefahrlos ist, da kann das jeder sagen. Und außerdem stimmt's nicht. Ach komm, jetzt sag nur noch, dass du ihn nicht geschmissen hättest. Also jetzt hör ich es mal. Nachdem mir der Wachhabende da eben gesagt hat, dass er keine Zeugenaussage mehr zu der Sache braucht, und nachdem ich sowieso nicht mehr im Dienst befindlich bin, da entschuldigen Sie bitte nur, dass ich gestört habe. Und wer den Teller jetzt wirklich hinausgeschmissen hat, darüber können Sie sich jetzt ohne mich einig werden. Hauptsache ist, er hat keinen Schaden angerichtet. Ja, und die Sache hat keinerlei Folge für uns. Natürlich nicht, Mama. Wenn einem aus Versehen etwas aus dem Fenster fällt, das ist doch nicht strafbar. Ne? Aber nur, wenn es einen Schaden anrichtet. Und weil es keinen Schaden angerichtet hat... Ruhig doch einmal, Willi. Lass doch einmal der Herr Wachtmeister zu Wort kommen. Sie sehen, dass uns diese Sache einigermaßen mitgenommen hat. Entschuldigen Sie, wenn ich mich mal setze. Ja, das merke ich. Ich glaube, Sie sind schon reichlich genug bestraft dafür, dass Sie den Teller runtergeschmissen haben, Herr Hildebach. Das kann man wohl sagen. Also Sie glauben mir das wenigstens unter anderem nicht. Mir war doch von Anfang an klar, dass Sie derjenige waren, welcher... So. Es war natürlich sehr schön von Ihrer Frau Gemahlin, dass Sie die Schuld hat auf sich nehmen wollen. Ja, und... Es war ein bisschen zu auffällig, Frau Hesselbach. Aber sonst war es sehr schön gedacht. Wirklich, man merkt halt gleich, dass man mit anständigen Leuten zu tun hat. Richtige Verbrecher, oh, die hätte das ganz anders schlagelegt. Und Sie werden keine Anzeige machen? Ach bitte, Herr Wachtmeister, drücken Sie doch mal auch zu. Na, dienstlich darf ich sowas natürlich nicht. Aber da ist natürlich wieder ein Klick, dass ich nicht im Dienst bin. Also nichts für ungut. Und gute Nacht. Ach halt, da unter Ihrer Haustür habe ich was gefunden. Ich hatte es in meinen Map gesteckt und wollte es morgen auf dem Fundbüro abgeben. Hier. Ist das am Ende... Unser Holzteller! Ja, guck mal an. Der hat's in sich, was? Und nicht einmal kaputt. Also, gute Nacht dann. Gute Nacht, Herr Wachtmeister. Alltag bei den Hesselbachs. Das war die Folge Der Teller aus dem Jahr 1950. Es sprachen Sophie Engelke, Karl Lulei, Jost-Jürgen Siethoff, Heinz Staudenmeier, Wolf Schmidt und Lia Wöhr. Und nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus der Alltagschronik der Frankfurter Familie mit dem Titel Hesselbachs wilde, verwegene Jagd. Und es geht um eine Jagd auf sehr kleine Tiere. Wanzen haben sich im Schlafzimmer von Baba und Mama Hesselbach breit gemacht. Herrschaft, mir müsse dieser Tatsache bzw. den Wanse ins Auge blicken, nicht wahr? Natürlich muss etwas unternommen werden, ist ja ganz klar. Ich kann ja als Prokurist einer solchen bekannten Firma nicht dulden, dass in meiner Wohnung Wanzen. Na, dann unternimm doch schon was. Na, alles zu seiner Zeit. Was soll ich dann jetzt unternehmen? Morgen früh sofort, es wird sich schon finden. Aber jetzt wird erst einmal geschlafen. Hm. Ich bin so müden, hat gerade so einen interessanten Traum. Also das Licht außen auf die Seite gelegt. Also ich kann in dem Bett nicht bleiben. Das ist ja entsetzlich. Du bist wirklich rücksichtslos, Karl. Ich werde ja kurz und klein gebissen von den Biestern, wann ich mich wieder umlege. Weißt du was, Mama? Du schläfst in meinem Bett und ich schlaf hier beim Papa. Mir mache so ein paar Wanse-Business aus. Und außerdem, der Papa sagt doch immer, ein junger Mensch misst die Welt kennenlernen. No, fange ich halt mit der Wanse an. Na ja, also dann hopp, nicht wahr? Dann geh du nieber und der Willi legt sich hier ins Bett. Also fand jetzt nichts wie los. Also gut, ich schlaf beim Willi in sein Bett, gell? Ja, aber Mama, es wäre doch vielleicht ganz gut, wenn du dich vorher noch im Badezimmer entwanse tätst, damit du nicht bei mir einschleppst. Oh. Wahrhaftig, das wird nötig sein. Also, dass sowas mal in unserer Familie vorkommen könnte, Anneliese, ja. Gib mir meinen Morgenrock. Ja, dreh dich mal schnell rum, Willi, dass ich aus dem Bett komme. Ja, Mama. Also, wird jetzt das Licht bald ausgemacht oder nicht? Rücksichtslosigkeit ist das, wäre hier so ein paar Wahnsinn. Ja. Gott, ist der Mann verroht durch den Griech. Wir gehen ja schon. Ja, dann geht komm, mal. Annelies. Ja, komm. Schlaft gut. Ja, schlaft auch. Ich mach's Licht aus. Nacht, Mama. Du, Papa. Gott sei Dank, naja, also. Hä? Sag denn? Doch mal, wie kommt dann das eigentlich, dass die Wanze an die eine Leute drangehe und an die andere nicht? Bei der Wanze da scheint so eine Art Speisekatze geben, ne? Auf der mir draufstehen, verstehst du? Ja. Aber wir werden scheint verschieden bewertet. Ich stehe bei denen ganz hinne. Mich bestellt keiner. Du hast aber Glück. Demnach bist du für die Wanze so eine Art Biffstück letzter Gilde, Papa. Nein, Gott sei Dank. Ja, mich wollen sie nicht, weißt du? Übrigens, Licht und Kälte können sie nicht vertragen, verstehst du? Ja. Da krabbelt sie weg. Aber wenn eine Zeit lang das Licht aus ist, nicht, und die Bettwärme hat sich wieder entwickelt, da riechen die, wo das beste Opfer ist, nicht, und kommen mit Todsicherheit. Au. Was ist denn das? Au. Herrschaft, noch einmal, was ist denn das? Eber hat mich erst am Arm gebiegt und jetzt am Bein. Du, die sind an mir! No, ich spür gar nichts, Papa. Also, wenn sie jetzt schon an dich gehen, dann muss ich ja für die Wanze so eine Art magenfreie Reichsmark-Eintopf sein. Naja, also, gute Nacht, Papa. Was heißt denn gute Nacht? Au! Mach mal das Licht an, Billy. Das ist ja nicht zum Aushalten. Au! Da krabbelt sie. Siehst du? So. Die wäre erledigt. Und da auch. Gewitter noch mal. Los, drauf! Alles drauf! Geh mal hinaus, gucken wir schnell die Mama. Ja, Papa, sofort. Mama, komm doch mal schnell. Der Papa hat Wanze. Stopp! Ui, da ist auch ein. Los, drauf! Ach, Kalle, was ein riese Blutfleck. Was brillt er dann so durch die Wohnung? Gerade war ich mit Mio und Not beim Einschlafen. Was wollt er dann? Mama, wir haben Wanze. Ja, das wissen wir ja, Karl. Ja, aber jetzt gehen sie auch an mich. Also, das ist doch eine unglaubliche Unverschämtheit. Schon wieder was passiert, Mama? Ach nein, der Papa ist bloß auch gebissen worden. Oh. Bloß? Mama, ich muss schon sagen, du bist herzlos. Ungefühlskalt. Jawohl, guck mal hier, drei furchtbare Bisse habe ich gekriegt. Und du sagst bloß und willst schlafen. Drei? Ich habe über 100 gehabt, ehe ich mich überhaupt nur getraut habe, dich zu wecken. Aber das waren bestimmt nicht so Biss wie mein. Guck mal hier. Das Riesenvieh, was man da erlegt habe, was mir dessen Blut abgezappt hat. Ach, aber doch nicht aufs Betttuch. Ich sei dir dann verrückt. Ja, was willst du dann jetzt, Mama? Willst du 20 Jahre oder saure Betticher? Das Betttuch, das kannst du in die Wäsche geben. Das wird schon wieder hinausgehen. In die Wäsche? Das kann ich doch nicht in die Wäsche tun, in die Wäschküche ohne. Das muss ich heimlich hier oben auswäschen. Wäschküche, so was Dummes, damit ja gleich alle Leute sehen, dass mir Wanze haben. Ja, eben deswegen muss was geschehen. Die Wanze müssen sofort ausgerottet werden. Auf zum fröhlichen Jahren. Da ist ein, da ist schon wieder ein. Die läuft an den Kopfkeil. Pass doch auf, heb doch mal den Kopfkeil weg, Annelies. Huch, nee, ich ekel mich. Ach, so was Blödes. Ja, hier, guck doch mal, Kell in die Matratze fallen. 1, 2, 3, 7. Kell, das sind doch mindestens, war nicht noch mehr, du. Huch, wie der so verquetscht. Ach, Willi, nimm doch wenigstens ein Stück Papier, doch nicht mit der bloßen Hand, du Ferkel. Ich doch kann da gar nicht zum hin. Ach, mach doch nicht so ein Gedäß wie den paar Wanze. Wer macht denn hier Gedäß? Du machst Gedäß. Ich mach Gedäß. Aber schnell auf sie einkreise von alle Seiten wie der Giuliano. Aber doch nicht auf der Matratze verquetscht. Och, Willi, die Flecke gehen doch nie mehr raus. Oh, was auf so Kleinigkeiten, da kann doch bei einer Einkreisung von einer sizilianischen Räuberbande auch kein Rücksicht genommen werden. So, da, Willi, da. Auf, jawohl, so. Papa, da, ui, Kelle, was ist die fett? Papa, die laufen in die Wandritz. Hier, die Ritz da. Ja, die geht ganz tief in die Wand. Eigentlich da muss ich mir denn immer noch die Ohren und die Augen zuhalten, oder seid ihr endlich fertig? Ja, kannst aufmachen, Zimberlis. Die Verbrecher haben sich in ihr Schlupfwinkel zurückgezogen. Na ja, wir haben aber, warte mal, 1, 2, 3, 8 Stück haben wir gut erledigt. Ein noch. Ist noch irgendwo ein. Ach wo, die sind alle in den Ritz. Halali, halalali, die Jagd ist aus. Kämpfst zu spät, Mama, mit deinem Papier. Ja, also das war eben Hesselbachs wilde, verwegene Jagd. Ach, und die Flecke auf der Matratze. Ach, das ist ja furchtbar. Mama, was du immer mit deiner Flecke hast, dass mir Wanze habe. Dass ich ja sogar schon mich jetzt beiße. Das ist viel furchtbarer. Jetzt möchte ich aber doch mal wissen, wer die eingeschleppt hat. Willi? Hast du irgendwo bei deinen Schulkameraden eins, wo aus so Verhältnisse kämpft? Natürlich, der Willi soll's gewesen sein. Das muss ja kommen. Aber ich hab mein Alibibi. Die Wanze, die können mich nämlich so wenig vertragen, dass sie eben in helle Scharen bei der Baba geflüchtet sind, wie sie mich nur gerochen habe. Und ehe sie sich an mir vergifte, da haben sie sich gedacht, die Wanze, da beißen wir lieber in das saure Baba. Ich meine, in das saure Appel. Und gehen an den sonst so ungenießbaren Baba, ne, wa? Also ich kann sie nicht eingeschleppt haben. Also da muss ich ihm recht geben, da wonrach ein frischer Hund ist, der Willi. Das ist unmöglich, dass der die eingeschleppt hat. Wenn ja, sie nicht an Baba, mich geht, dann gehen glaub, sie nicht an ich habe sie jetzt auch erwischt. Mich juckt überall, bald hier und bald da. Wo? Zeig mal. Hier am Arm, ach, Mama. Ich sehe ja doch nichts. Ja, gar nichts zu sehen. Doch. Das ist bloße Einbildung. Ach, natürlich ist das Einbildung. Die meisten Leute juckt ja schon, wenn sie bloß was von Wanse hören. Vielleicht habt ihr bei euch im Büro die Wanse, Baba, und du hast sie mitgebracht. Also, ich muss doch sehr bitten, etwa. In meiner Firma kommt sowas nicht vor. Nein, bloß in deine Familie, gell? Also, wie? Naja, ja, leider. Sie ist furchtbar, aber wahr. Naja, also... Und sie die Anneliese nicht eingeschleppt hat? Ich? Also, Baba, horch mal, gell? Na, dann bleibt die Sache an der Mama hängen. An mir? Ach, Mama. Natürlich, wo ich nix du als Putze, Kloppe, Wische und sauber mache. Wo es euch schon immer zu viel ist, wenn ich jeden Monat einen großen Hausputz mache. Ausgerechnet ich, wo ich in meiner Wohnung immer für die peinlichste Sauberkeit bin. Also, Karl, mit dieser Äußerung hast du mich aber eben sehr schwer verletzt. Na ja, nur irgendwer muss die Wanse ja eingeschleppt haben. Na, das ist doch allerhand, dass sich derjenige nicht zu seiner Wanse bekennt. Die Sache ist reif für den Familienrat. Willi, lass doch dein dumme Sprüch. Also, wenn ich dran denke, dass irgendeins erfahren die, dass mir Wanse habe, also, ich werd ja schamredlich, dass man ja keins von euch auf gar keinen Fall irgendwem Andeutung macht, sonst sind wir glatt ohne durch. Wenn das die Frau Bickelbäsch erfahren die, oder die Frau Knolle, also, das wäre ja nicht auszudenken, die Blamage. Und wie die das rumtratschen die überall, haben sie schon gehört? Das Hesselbachs habe Wanse. Ach Gott, man kennt sich nicht mehr auf die Gas trau. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie man die Frau Zimmermann auf der Gas ausweichen tät, damit sie mir ja nicht die Hand geben muss vor lauter Angst. Die Wanze laufe zu ihr immer. Oh Gott, ich überlebe es nicht. Komm, komm, Mama, jetzt riech dich nicht auf, man wär nicht dran sterben. An Wanze ist noch keins gestorben. Und man wolle all froh sein, dass es keine Läuse sind. Nicht? Von all denen Viecher sind Wanze immer noch am vornehmsten. Also, wir müssen in der Bekämpfung methodisch vorgehen, aber... Ach, der Sherlock Holmes, der Familie Hesselbach. Ach, Gelle, du willst Fingerabdrücke suchen von denen Wanse? Quatsch. Die Frage lautet, wo kommen sie her? Und die Folgerung des bekannten Kriminalisten Willi Hesselbach lautet, wo sie hingehen, da kommen sie auch her. Und wo sind sie hingegangen? In den Ritz in der Wand. Also kommen sie auch daher. Sie kommen aus der Wand. Und an wem sei Wohnung grenzt die Wand? An die Wohnung von Spiegelbass. Spiegelbass, ihr ne Wanze, sind durch den Ritz heute Abend in euer Schlafzimmer eingedrungen. Huck, ich habe gesprochen. Tatsächlich. Nicht von der Hand zur Weise. Mhm. Mein roter Bruder hat gut gesprochen. Huck. Was schwätzt ihr da für ein Zeug? Das ist Karl May, Mama. Komm, lass, da verstehst du nichts davon. Das ist zu literarisch für dich. Aber was der Willi da gesagt hat, ist nicht von der Hand zur Weise. Freilich, Papa, das ist doch sonneklar. Die Wanze sind nur in eurem Schlafzimmer, das genau an Spiegelbergs ihre Wohnung grenzt. Der Annelies ihr Zimmer und meins ist wansefrei. Mhm. Mir hätte doch sonst auch was merken müssen. Und man habe ja auch mit eigenen Augen gesehen, wie die Wanze durch den Ritz wieder heim ins Reich gemacht sind. In Nibber bei Spiegelbergs. Da gibt's doch überhaupt keinen Zweifel. Spiegelbergs. Also sowas. Wer hätte das von denen gedacht, dass die Wanze haben? Und für so Leute hat man auch noch freund-nachbarliche Beziehungen. Ja. Ach, na, so freund-nachbarlich sind die Beziehungen auch wieder nicht. Ich hab ja immer gewusst, dass die Frau Bickelbäsch ein ganz groß Schlamp ist. Wie ich die nur haben mal putzen sehe, so dünn drüber, so oberflächlich, hat mir schon gelangt. Na und eher, ich steht mich schäme, meinen Mann so rumlaufen zu lassen. Mich wundert das nicht. Obwohl ich es mir ja nicht zugetraut hätte. Weil ich eben nie was Schlechtes von dem Mensch denk. Aber da hat man jetzt die Quittung. Schäme solle die sich. Aino, was machen wir denn dann jetzt? Ich freue sofort den Nübber. Beim Hauswirt beschweren, Krachschlage. Die Bickelbergs müssen polizeilich gezwungen werden, ihre Wanseplantage zu beseitigen. Aber Willi, da erfahren's doch die Leute, dass wir Wanse haben. Das geht doch nicht. Das sind doch gar nicht unser Wanse, Mama. Das sind doch eindeutig es Bickelbergs, ihr Wanse. Natürlich. Aber wenn die Bickelbergs leuchten, Baba? Können sie nicht. Wir sind ja schließlich vier Zeuge. Davon zwei bereits verwanzt. Jedenfalls muss die Sache mit Spiegelbergs klargezogen werden. So geht das nicht. Und vor alle Dinge, schwätzt nicht so laut. Ihr wisst doch, dass die alles an der Wand rasche. Allmächtige, die werden das doch jetzt nicht schon gehört haben? Na, soll es doch. Da wissen sie auch gleich, dass ihr Wahnsinn wieder auf dem Rückweg ins Trau daheim sind. Ach, ist das peinlich. Und dass wir verstochen sind, das kommt dann alles raus. Das wird auch ein unangenehmes Gespräch. Eben deshalb ist es auch am besten, Mama, wenn dieses Gespräch von Frau zu Frau geführt wird. Das ist nicht so offiziell, nicht? Und hat mehr einen technischen Charakter, wollen wir mal sagen. Das könnt dir so passen. Ich sag nichts. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Steht mich ja zu Tod schämen. Ich möchte mal wissen, wozu mir überhaupt ein Mann hat. Für die Wanzeabwehr natürlich. Wozu dann sonst? Nur also, dafür. Vielleicht steht ich dann doch lieber den Bickelbergs einen Brief schreiben, hm? Wie werden das? Schreiben? Ach noch, damit sie den Brief überall rumzeigt. Hesselbachs wolle uns ihre Wanze anhängen, hm? Na, ach, geh mir doch fort, ich kenn doch die falsche 50er. Du bist ja nur zu feisch, Karl, um die zur Rett zu stellen. Feisch? Marisa, also das verbitte ich mir, nicht wahr? Ich bin Prokurist einer bekannten Firma, nicht wahr? Und ich habe schon viele Besprechungen von viel unangenehmerer Art geführt. Ich meine ja nur, du hast doch vorhin selber gesagt, nicht, dass durch ein solches Gespräch mit Spiegelbergs unvermeidlicherweise, nicht wahr, herauskommt, dass wir eben auch Wanser haben, nicht wahr? Willst du das dann jetzt? Auf keinen Fall. Naja, deswegen ist es also unmöglich, dass wir die Spiegelbergs daraufhin so direkt ansprechen, nicht wahr? Wir müssen die Angelegenheit völlig diskret behandeln. Nicht? Der Ritz in der Mauer, der wird fest verschmiert und zugeklebt und das Zimmer wird unauffällig desinfiziert und im Übrigen hüte mir uns vor jeder Berührung mit den Pickelbergs, versteht er? Möglichst nicht die Hand geben, die Korridor dir immer fest vor und zuhalten und ihn überhaupt aus dem Weg gehen. Ja, also dafür bin ich auch, Baba, da gibt's keinen Krach und kein Aufsehen. Ach, das wäre ja peinlich, wenn mein Hans erfahren würde, dass mir Wanse hätte. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir alles ganz unauffällig machen. Ja, aber wenn wir einen Kammerjäger bestellen müssen, natürlich, das lässt sich eben doch nicht so ganz geheim halten. Kammerjäger brauchen wir nicht, Baba. Ich habe da ein Anzeige gelesen. Wanzo Kill, das unfehlbare Wanzenbekämpfungsmittel. Von jedermann selbst anwendbar, diskrete Anwendung, durchschlagender Erfolg und so weiter und so weiter. Außerdem ist es diskret, sparsam, geruchlos und billig. Das hole ich morgen früh. Morgen ist doch Sonntag. Möcht nix. Ich habe einen Schulkamerad, dem sein Vater hatte Drogerie. Dem erzähle ich irgendetwas von einer Matratze, die mir ausgeliehen hätte und die mir vorsichtshalber erst einmal entwanzen wollte, ehe man sie wieder zurück in die Wohnung nehmen täte, gell? Oder irgend sowas. Hm, das ist nicht schlecht, nicht? Gar nicht schlecht. Das scheint mir auch am besten so. Aha. Vor allen Dingen nicht wahr, wenn das Zeug gut ist, nicht wahr? Diskret, geruchlos, sparsam, radikal, billig, das ist es ja, was man braucht. Freilich. Besonders das geruchlos, nicht? Also geruchlos muss es sein. Ganz geruchlos. So und so. Also das wäre erledigt. Pfui, Teufel, was das Zeug stinkt. Ja, bis ich stinke, tu die Sache immer. Na, wieso? Du hast doch gesagt, das Zeug wäre geruchlos. Na, wenn das Zeug so wirksam ist, wie es geruchlos ist, dann werden die Wanze wachsen, blühen und gedeihen. Also bitte, wann meine Tätigkeit nicht erwünscht ist, never, da soll sich doch wer anders um die verdammte Viecher kümmern. Ich strampel mich ab die ganze Morgen und nachher Kritik. Von mir aus kann doch die ganze Wohnung verwanzt werden. Mir macht es doch am allerwenigsten aus. An mich gehen sie ja nicht. Willi, du hast dein Bestes getan, das wird ja vollkommen anerkannt. Ei, ich hoffe. Freilich, Willische. Bloß eben stinke du das Zeug halt so furchtbar. Ei, dann machen wir halt die Fenster auf. Aber da stinkt's doch zu Spiegelbeste nie mehr um die Mecke was. Aber wenn wir die Fenster zulassen, Mama, da verpestet uns das Zeug die ganze Wohnung und der Gestank geht übers Treppenhaus zu Spiegelbeste nieber. Naja, so, noch bist du fertig, Willi. Ja, Papa. Also dann kommt her, dann gehen wir nieber. So, meinst du, dass die Pickelbergs das Matratzekloppe gehört haben, Mama? Wieso? Weil das doch so ungewöhnlich ist am Sonntagmorgen. Ach, wir haben ja so leis wie möglich gekloppt, gell, Annelies? Natürlich. Und die Pickelbergs, die haben ja auch wirklich keinen Grund, sich aufzuspielen. Die soll sich lieber schämen. Ach, die werden schon nix sagen. Die blöde Koffern, die. Also ich sag ja wirklich von niemand was Schlechtes. Aber was die Pickelbergs uns da wieder eingebrockt haben, heute Nacht die Aufregung, heute Morgen die Arbeit. Also wirklich eine unverschämte Gesellschaft. Jedenfalls kein Verkehr mehr für uns. Das steht einmal fest. Diese Leute sind kein Verkehr für uns. Die Korridorklingel? Wer kann dann das sein am hellen Sonntagmorgen? Willi, guck doch mal. Ich kann doch nicht mit denen stinkischen Händen. Ich geh ja schon. Auch die Pickelbergs, die sollte man mit dem nassen Handtuch. Ruhig mal. Hörst doch mal auf dem Korridor. Das ist doch. Das sind doch die Pickelbergs. Er und sie. Ausgerechnet. Ach, also so eine Boot. bodenlose Unverschämtheit. Ah. Ah, die Frau Biegelbech. Gute Morgen, Frau Biegelbech. Und der Herr Biegelbech auch. Morgen, welche Ehre am Sonntagmorgen. Moin, Herr Biegelbech. Morgen. Moin, Herr Biegelbech. Moin, Frau Biegelbech. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Frau Biegelbech? Bitte sehr. Herr Biegelbech. Danke, danke, Frau Essenbach. Wir wollen Sie gar nicht aufhalten. Oh, spielt Sie, deswegen können Sie aber doch Platz nehmen. Vielen Dank, Frau Hesselbach, aber mir, das heißt, meine Frau, Never und ich, Never, mir, Ja, die Sache ist nämlich die. Mein Mann, Never, also red doch schon, Ewald. Es ist nämlich, eine etwas peinliche Angelegenheit, Never, ja, ich, aber vielleicht soll ich doch lieber mal Frau sprechen. Also ich? Wir haben doch ausgemacht. Du schwätzt. Na ja, also, Frau Hesselbach, Sie werden ja schon wissen, worum sich's handelt. Ich glaube zu wissen, worum sich's handelt. Es ist natürlich etwas unangenehm für Nachbarsleuten, aber mit Ansehen, dass eine benachbarte Mietpartei sich sozusagen... ich meine, dass sie sich... Wie soll ich noch sagen? Herr Biegelbech, auch uns ist es überaus unangenehm, aber wenn Sie schon selber drauf zur Sprache kommen, dann muss ich schon sagen, dass wir... Wolltest du was sagen, Mama? Ich? Na, wieso? Ich muss nur aussagen, dass ich also in der Angelegenheit vollkommen der Meinung von meinem Mann bin. Und da Sie jetzt doch offenbar selber zugeben... Zugeben? Wieso zugeben? Wie soll ich diesen Ausdruck verstehen, zugeben, Frau Hesselbach? Wenn einer hier etwas zuzugeben hat, dann habe Sie doch hier etwas zuzugeben, Frau Hesselbach. Oh. Und wenn ich recht verstanden habe, dann haben Sie es doch auch bereits zugegeben. Mir? Ja. Ich habe überhaupt nichts zu. Sie brauchen auch gar nichts mehr zuzugeben. Der Gestank hier, der spricht für sich. Ich kenne diesen Gestank. Ja. Das? Glaube ich Ihnen, Frau Biegelbech. Sie kennen ja wohl bedeutend besser als wie mir. Gut, Sie Mama. Haben wohl reiche Erfahrungen damit. Stimmt. Ich habe ihn bis heute nicht gekannt. Frau Hesselbach, wann Sie in diesem Ton mit mir schwätzen, dann... Wer hat denn angefangen mit dem Ton? Frau Biegelbech, wir haben nicht die Absicht, uns mit Ihnen in Diskussionen einzulassen. Das ist unter unserem Niveau. Wir lehnen das ab. Im Übrigen ist mein Name Hesselbach. Ja, und wir sind ja schließlich Prokurist einer bekannten Firma. Herr Hesselbach, mir habe diese Angelegenheit in aller Ruhe erörtern wolle. Aber wann Sie sich jetzt auch noch aufs hohe Ross setzen wolle, entschuldigen Sie, da kann ich nur lachen. Ha. Da können wir noch viel lauter lachen, Herr Biegelbech. Ruhig, Willi. Es ist schon sehr sonderbar, Herr Biegelbech, sehr sonderbar, wie Sie und Ihre Frau sich in unserer Wohnung aufführen. Sie können überhaupt froh sein, Frau Hesselbach, dass wir überhaupt noch in Ihre Wohnung kommen. Dass wir uns überhaupt noch in eine solche Wohnung neiwagen. Nur aus nachbarlicher Anständlichkeit. Ha. Andere Leute, die täten sich ja wohl kaum noch in ihre Wohnungen neitrauen. Wenn ich das der Frau Knolle sag, die traut sich ja noch nicht mal im Treppenhaus außer an ihrer Wohnung vorbei. Was wollen Sie da damit sagen? Sie haben Wanze. Das wollen wir damit sagen. Mir? Ja, also so ein Unverschämtheit. Den Ausdruck Unverschämtheit nehmen Sie zurück. Zurück? Wir nehmen überhaupt nichts zurück, Herr Biegelbech. Nehmen Sie lieber Ihr Wanze zurück. Was wollen Sie denn damit sagen, hä? Was wollen Sie denn damit sagen? Dass Sie Wanze haben. Mir lassen uns nicht beleidigen. So ist es richtig. So ist es richtig. Erst das Haus mit Ungeziefer verseuchen und dann die Leute beleidigen. Herr Biegelbech, man ist ja aus der Politik schon allerhand an Verdrehungen gewöhnt. Aber das geht mir doch über die Hutschnur. Nicht mir habe die Wanze, Sie habe die Wanze. Jawohl, Sie sind erkannt. Ah, auch noch verdrehen. Mir also sauber. Frau Biegelbech. Frau Hesselbach, Sie haben heute Morgen Matratze gekloppt und in Ihr Schlafzimmer desinfiziert. Und wenn man sein Ohr an die Wand gelegt hat, da hat man Sie als was von Wanzebabble gehört. So, also an der Wand fliege sie zu haschen. Sehr gut. Aber der Lausche an der Wand hört seine eigene Schande. Sehr richtig, jawohl. Mir habe von Wanze gesprochen. Aber nicht von unserer Wanze, Frau Biegelbech. Sondern von Ihrer Wanze, Frau Biegelbech. Jawohl. Von Ihnen Ihre Wanze. Was? So, oh, Unverschämtheit. Mir habe keine Wanze. Das heißt, mir habe natürlich doch Wanze. Aber keine eigene Wanze. Unsere Wanze, das sind doch Ihre Wanze. Oh, Pickelbersch, also noch ein Wort und Sie haben einen Beleidigungsprozess am Hals, der wo sich gewäsche hat. Ihre Wanze sind widerrechtlich bei uns eingedrungen. Ihre Wanze haben uns zerstochen und uns somit Körperverletzungen beigebracht. Ihre Wanze Lassen Sie mich ausreden. Aus Anständigkeit und Diskretion und nachbarlicher Rücksichtnahme haben mir diese Angelegenheit vertraulich und geheim behandeln wolle. Und jetzt kommen Sie und wollen... Ach, Lüge, Verdrehung, Schwindel! Ihr Wanze sind bei uns eingedrungen. Oh. Na, warte Sie. Ich hole die Frau Knolle als Zeugin. Das wird sich aufklären. Ich werde die Frau Knolle als Zeugin holen, Frau Bickelbesch, dass die Wanze von Ihnen sind. Die Frau Knolle wird sich gerade mit Ihnen einlassen und mit ihrer Wanzebude. Oh. Die Frau Knoll ist eine anständige Frau, wo sich immer schon geekelt hat vor ihrer verdreckten Fußbäden, Frau Bickelbesch. Und überhaupt, ich kann Ihnen ja den Ritz in der Wand zeigen, wo die Ihre Wanze bei uns eingedrungen sind. Kommen Sie nur her. Also Ewald, geh nicht hinein in das Wanseloch. Hier sind keine Wanse mehr, Frau Bickelbesch. Gott sei Dank, keine mehr. Sie können Ihre Wanse in Schöne groß bestellen. Und der Ritz hier, der wäre jetzt zu. Sie brauchte sich gar nicht weiter zu bemühen. Keine Wanse mehr. Herr Hesselbach, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal, gucken Sie doch mal hier. Ha, man sieht es auf 3 Meter Entfernung. Hier, gucken Sie, auf dem Bett, wo im Fenster liegt. Was ist denn das? Hä? Was? Tatsächlich. Und hier noch ein. Guck doch mal, die ist eben im Augenblick von oben runtergefallen. Ich hab's genau gesehen. Von oben? Von oben? Da, guck, da kommen schon wieder 2 Stück von oben runter. Tatsächlich. Wisst ihr, wo die herkommen? Guck dir mal zum Fenster hinaus. Oh, wo hat jemand Betten im Fenster hier? Das ist ja... Die kommen ja aus der Frau Knolle ihre Betten, die Wanze. Nein. Doch, Frau Hesselbach, gucken Sie mal. Ja, da... Das war schon wieder da runtergefallen. Jetzt haben wir es gesehen, wie die Wanze von oben runtergefallen ist. Die Knolle, die schüttelt ihr Wanze auf ihn, ihr Betten drauf, Frau Hesselbach. Und ach, allmächtiger Gott, Ewald, ich muss nicht mehr. Ich hab mein Betten ja auch im Fenster liegen. Und Frau Knolle, ihr zweites Schlafzimmerfenster, das liegt ja genau über unserem. Die schüttelt uns die Wanze direkt in unser Betten. Und wir haben sie ja auch von der. Also so eine Unverschämtheit von der Person. Also das ist ja unglaublich, Herr Bickelbesch. Was sagen Sie da dazu? Das ist doch unglaublich. Unerhört ist das. Ich bin ganz Ihrer Meinung, Herr Hesselbach. Genau, also das Frau Hesselbach, ja. Die Knolle, das ist die größte Schlampe im ganzen Haus. Also nachdem das so offensichtlich ist, da muss ich das aber auch sagen. Und diese Frau Knolle hat es noch beinahe fertig gekriegt, dass so gute alte Nachbarn wie mir, Herr Hesselbach, sich gegenseitig in eine hässliche Verdacht. Ja, beinahe, aber nur beinahe, Herr Bickelbesch. Nicht im Grund genommen habe jedenfalls mir niemals ernsthaft von Ihnen geglaubt, aber dass Ihr... Aber woher dann, Herr Hesselbach? Ich habe von Anfang an zu meiner Frau gesagt, Hesselbachs, also dafür lege ich die Hand ins Feuer. Ja, na und Sie denken doch nicht im Ernst, Frau Bickelbesch, nicht wahr, dass mir Ihnen so etwas zutrauen würde. Aber die Frau Knolle, also bei der habe ich ja eigentlich immer schon so Knolles. Und er uns gesagt, Frau Hesselbach, pack. Na also, so schlimm wird's ja nun. Jawohl, pack. Richtig, pack ist es. Wer weiß, wo diese wieder herhabe. Auf jeden Fall sind diese Knolles kein Verkehr für uns. Leute, wo Wanze habe. Das wäre ja noch einmal schöner. Die Hesselbachs. Das war die Folge Hesselbachs wilde verwegene Jagd. Es sprachen Sophie Engelke, Else Knott, Karl Lulei, Jost-Jürgen Siethoff, Wolf Schmidt und Lia Wöhr. Die Hesselbachs feiern 75-jähriges Jubiläum und deshalb sind sie nun öfters zu hören. Auch am Sonntag, den 22. September, hier in HR2 um 14 Uhr. Die Folgen, die wir senden, sind auch in der ARD-Audiothek abrufbar. Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Christiane Kreiner.